T-H-R-O-N, Mann, F-O-L-G. Die Thronfolger sind am Start mit Baggies und auch Mikes parat mit Cappy, Suppen, Stoppelbacken, Schwänzen, Größe extra large. Lübeck, Altstadt, unsere Heimat, nennt sie auch L.A. Habt ihr Bock auf Thronfolger? Dann schreit Mayday. Und wir kommen euch retten, braucht euch nicht zu erschrecken. Ladies, kuschelt euch in unsere Betten, wir sind die zwei lieben Netten. Blow unter T-Shirt unter Blow. Wenn ihr Bock habt, feiert mit uns ins Delirium. Ja Leute, ist jetzt alles klar. Thronfolge, Wurzeln, Reime, ach wie wunderbar. Ne kleine Prise vor zu kämpfen, eine Hand vor Kiffe Beats. Doch der Kelle reime Spaß, ihr denkt das war's? Nix los. Aber der Rest ist geheim. Nicht nur so ins Mikro schreien, sagen was wir wollen. Haben in den Taschen immer dicke Knollen. Wir sind zum Folge, das heißt wir sind auch Reimeköche. Natürlich mag ein Saal, sind auch wieder guten Party, das ist klar. T-S-H-O und Doppel-K plus B-L-O-W, das sind die Thronfolger. Reimeköche, Extraklasse, Marke 1A, das sind die Thronfolger. Leute, ist jetzt alles klar? T-S-H-O und Doppel-K plus B-L-O-W, das sind die Thronfolger. Reimeköche, Extraklasse, Marke 1A, das sind die Thronfolger. Leute, ist jetzt alles klar? Wieder Matze 2, das Tag-Team ist bereit. Die zwei Hübschen aus dem Norden und ich hör schon, wie die Menge schreit. Alle bitte ausrasten, macht so doll ihr könnt. Danach gibt es Beef für alle, ja das hab ich mal gegönnt. Ich schmeiß ne Runde jetzt und hier vor euch alle. Und danach pissen wir gemeinsam an den Ballermann auf Malle. Ja, so sind wir halt, das ist Thronfolger-Style. Und wenn wir Bock drauf haben, lassen wir hier nix mehr heil. Lass mal wieder ne fette Session mit Gras in den Taschen und Bags in den Flaschen. Wo soll ich bloß zuerst renaschen? Okay, alles der Reihe nach. Bags geöffnet, Joint, Köpfchen geschossen, Tür geschlossen. Mucke aufgedreht von Thronfolger, sich versteht. Es klingt in deinem Ohr, Thronfolger vor. Mann, wir sind so elegant, so extra vegan. Packen Mucke auf Band, die Idee, der sie gut fand. Kann unsere Namen, die schon mit Go, ja, wir rocken die Show. T-S-H-O, Doppel-K plus B-L-O-W, das sind die Thronfolger. Reimeköche, Extraklasse, Marke 1A, das sind die Thronfolger. Leute, ist jetzt alles klar? T-S-H-O, Doppel-K plus B-L-O-W, das sind die Thronfolger. Reimeköche, Extraklasse, Marke 1A, das sind die Thronfolger. Leute, ist jetzt alles klar? Zwei Plätze auf dem Thron, die sind uns vorher bestimmt. Irgendwann kommt unsere Zeit, das weiß hier doch jedes Kind. Und wenn wir dann ganz oben sind, dann bricht eine neue Zeit an. Man kann es nicht mehr stoppen und du fragst, wie das sein kann. Ich sag es dir, wir haben Weed in unseren Taschen. Rauf, was wenn du gestresst bist und dann kannst du wieder lachen. Mach dir nicht so viel Gedanken, nimm das Leben nicht so schwer. Wer weiß, vielleicht wird das dir auch ein Thron voll, yeah. Wir sind keine dieser Dorf-Depp, brauchst du vorstecken, gehören zu den Netten. Außer Lady, gerne mal eine Runde rappen. 2008 werden wir von den Fans so angetrieben. Täglich neue Texte aufgeschrieben. Wir sind Rhyme Freaks und lieben Beats. Oh ja, wir scheißen auf Sprechgesang, denn wir machen Rap-Shit, man, Rap-Shit. T-S-H-O, Doppel-K plus B-L-O-W, das sind die Thronfolger. Reimeköche, Extraklasse, Marke 1A, das sind die Thronfolger. Leute, ist jetzt alles klar? T-S-H-O, Doppel-K plus B-L-O-W, das sind die Thronfolger. Reimeköche, Extraklasse, Marke 1A, das sind die Thronfolger. Leute, ist jetzt alles klar?